What's up, bitches? Non-PG, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, Chrissy Moltisanti. Hallo, Chrissy Moltisanti. Ich grüße dich und ob unserer Vorgespräche, die wir heute schon geführt haben, freue ich mich sehr, wieder über Raw zu reden und über SmackDown. Das Interessante ist, nicht mal bei der Anmoderation lässt er mich aussprechen, es ist ein Sympath. Es ist ein reiner Sympath. Anders kann man es nicht sagen, aber so sind die Niedersachsen. Ich versuche einfach nur Gas zu geben. Ich möchte dieses Produkt durch die Stratosphäre schießen. Ja, das haben schon ganz andere probiert, könnte ich an dieser Stelle sagen. Und die sind gescheitert. Ja, hier ist wieder Non-PG und die erste Änderung bei Non-PG. Bei Non-PG 2.0, muss man sagen. Ja, oder ist es schon 4.0? Nee, 2.0. Ist, das alte Logo ist zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem neuen Logo MMA Radio und drunter Non-PG, da kann ich mich überhaupt nicht anfreunden mit. Und deswegen, das alte Logo ist zurück. Es steht aber nicht mehr Wrestling Podcast unter Non-PG, sondern presented by mmaradio.de. Das ist natürlich, es ist ein Werbevertrag, den wir da haben mit MMA Radio. Ja, mit uns selbst. Mit uns selbst, genau. Ja. Ich bezahle mir dafür monatlich, ein Huni. Ja. Und klar, solange der Huni rollt, mache ich das auch. So. Ja, hat dich vielleicht ich hasse dieses Wort. Hat dich mein Selfie dazu bewogen? Nee, ich habe da schon die ganze Zeit mir überlegt, wie ich das jetzt mache, weil mir das Logo so nicht gefallen hat, also mit diesem MMA Radio und Non-PG ist Non-PG. Ja. Und Non-PG muss Non-PG bleiben. So, und das wollte ich. Ich wollte halt ein neues Logo machen, um so ein bisschen zu signalisieren, das ist nicht das alte Non-PG. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich war das alte Non-PG doch auch nicht irgendwie eine Schublade, in die man reingreifen konnte, sondern da passierte ja auch immer wieder was Neues und was Verrücktes. Das ist wahr. Aber um nochmal auf so wie gestern Selfie Hashtag. Ja. Hashtag. Muss man an dieser Stelle nochmal sagen, ihr könnt euch nochmal Hashtag anhören. Da werden eigentlich alle wichtigen Probleme, die so ein Jugendlicher heutzutage hat, thematisiert und gelöst. So, Chris. Ja, aber ich möchte nochmal kurz auf der wichtigen Dinge der letzten Stunden zu sprechen kommen. Hast du schon mal so einen attraktiven Mann gesehen wie auf dem Bild gestern oder vorgestern? Mein Gott, das habe ich dir gestern schon gesagt. Ja, habe ich. Es ist leider Gottes eine gewisse Selbstüberschätzung damit im Spiel jetzt. Ja, ja. Da ist noch eine Menge zu tun. Das muss man definitiv sagen. Da ist noch eine Menge zu tun, aber es sind nur noch Nuancen, leichte Stellschrauben. Wenn man sich überlegt, von wo du kommst, ist das auf jeden Fall eine leichte Weiterentwicklung. Das muss man definitiv so sehen. Und das gönne ich dir. Das gönne ich dir. Du warst ja so ein schäbiger Typ. Da bin ich ja einfach jetzt schon froh, dass du, sag ich mal, ein Oberteil hast, das nicht fleckenbehaftet ist. Super. Mhm, danke dir. Wer sich die Bilder von Chris nochmal angucken will, hast du jetzt eigentlich so einen offiziellen Instagram-Account mit so einem Haken schon oder verified? Ja, verified. Naja, siehst du, und da könnt ihr euch das alles angucken. Da postet der Chris ständig Selfies von sich, wie er in irgendeiner Hipster-Bar sitzt und und mit seinem iPad im Netz surft. Also mit dem iPad in der Bar sitzen, da könnte ich aggressiv werden. Ja. Naja, ich war heute beim Joggen, wurde ich wieder aggressiv. Ja, das kann mir nicht passieren. Ich gehe seit 2 Wochen nicht joggen. Ja, weil du es nicht nötig hast. Nee, weil ich keine Zeit habe, ist die ehrliche Antwort. Mhm. Weil ich einfach keine Zeit habe. Such and busy bitch. Das große Problem unserer heutigen Zeit. Man hat keine mehr. Ja, wir haben natürlich heute wieder auf dem Programmzettel stehen, dass wir so ein bisschen über die WWE sprechen möchten. Hauptsächlich über Raw, SmackDown habe ich geguckt. Du, glaube ich, auch, hast du schon gesagt. Ich habe Raw, SmackDown gesehen. Ich habe gerade noch Main Event mir angeguckt. Ja, Main Event will ich mir auch noch angucken. Da war ja Miss TV und ich bin ja Miss Fanboy. Jetzt. Ja, da kann ich dich schon mal enttäuschen. The Miss ist nicht dabei. Okay. Aber gut. Macht Sinn. NXT, hast du auch geguckt? Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, NXT Superstars. Na, jetzt geht's aber los. Habe ich auch geguckt. Und ich habe TNA geguckt. Und ja, ich erzähl mal was von TNA. Ja, ich habe TNA nach, was war das, eine Dreiviertelstunde ausgemacht. Mm. Ich fand's irgendwie öde, kann ich nur so sagen. Der ist ein Champion Magnus noch, ne? Oder nee, nee, nee, nee, nee. Champion ist Bobby Lashley. Ach ja, stimmt, Bobby Lashley. Das war dein Tweet mit Brock Lesnar, WWE-Champion Bobby Lashley, TNA-Champion, what? Ja, also da habe ich mich schon so ein bisschen, vor allen Dingen fand ich es nicht schlecht, ich weiß gar nicht, war das, nee, das war MVP, der dann so gemeint hat, Bobby Lashley sei der dominanteste World Wrestling World Champion aller Zeiten, aller Organisationen. Und da habe ich mir so gedacht, oh, da hat aber jemand den SummerSlam nicht mitverfolgt. Nee. weiß nicht, ob Bobby Lashley ähnlich stark dargestellt wird. Der hat einen New York Street Fight gegen Tommy Dreamer gehabt. Aber das war natürlich, kannst du, also wenn man das jetzt Tommy Dreamer? Nein. Nochmal den Satz wiederholen. Das, was du gerade gesagt hast, ist schon richtig. Tommy Dreamer, ja. Das Ding ist, ich dachte, der tritt da nur einmal bei Hardcore Justice auf. Man hört New York Street Fight, Tommy Dreamer. Oh, was war das jetzt? Ich hab gerade. Bist du noch da? Nee. Was? Nicht mehr. Ja, ich bin nicht mehr da. Was? Ich bin nicht mehr da, nein. Gut, jetzt höre ich dich wieder. Das war gerade sehr seltsam. Mein Kopfhörer hat vor sich hingeknackt und auf einmal warst du weg. Na siehst du, wie ich gestern mit der Lampe, mit dem Licht. Oh, there's something spooky going on here. Something spooky is going around our network. Also jetzt pass auf, man denkt sich so, Tommy Dreamer, New York Street Fight, das muss ja eigentlich cool sein, aber kann man fast sagen, ist scheiße. Gegen wen hat der? Gegen Bobby Lashley. Und jetzt kommt der Oberhammer. Lashley hatte aber bei der ECW auch tolle Geschichten. Weißt du noch, dieses Steel Cage Match gegen Umaga? Nee, weiß ich nicht mehr, aber vergiss es. Das ist so scheiße gewesen, dass ich dann, wie gesagt, relativ schnell ausgemacht habe. Aber was ich dir noch sagen möchte, ist, dass sie den alten, was war denn das, Sechseckring wieder zurückhaben? Ja, Six-Sided Ring. Das haben sie jetzt wieder drin und fand ich gar nicht so gut. Ja, der Rest, Taryn Terrell habe ich mir noch angeguckt, die sieht irgendwie merkwürdig aus. Ja, die hat geworfen, danach ist Drop Dead halt, ne? Nee, das war irgendwie so, die Frisur habe ich später festgestellt, die Frisur fand ich blöd. Also du wirst lachen, ich habe jetzt tierisch Bock, TNA zu gucken. Ja, du bist halt einfach leicht zu erheitern. Ich meine, ey, wer zu diesen Zeiten mit dem Wrestling-Podcast wieder anfängt, der, also im Endeffekt, den kann so schnell nichts schocken. Also ich würde fast so weit gehen, dass Impact die bessere Show war im Vergleich zu Raw. Mal ohne Scheiße, jetzt werden mir diese ganzen Parallelen gewahr. Weißt du noch, als Daniel Bryan in der WWE bei WrestleMania oder bei WrestleMania halt Champion geworden ist und TNA hat doch irgendwie 14 Tage danach, wie heißt der Zottelkopf, der Kleine? Also Young? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich habe... Justin, ja, der Young... Eric Young meinst du jetzt? Eric Young, ja, genau. Ja. Und der hatte ja auch so ein Zottel-Gimmick und wurde dann auch World Champion, Lesnar Champion, Lashley Champion. Warte mal ganz kurz, meinst du jetzt dieses Jahr? Ja, war dieses Jahr. Ah, okay, weil Eric Young rennt ja schon seit Jahren so rum. Ja, aber er war erst dieses Jahr Champion. Ja, ich hab's halt nicht verfolgt, deswegen ich kann's über, wo ich das jetzt gerade höre, klingt's so unglaubwürdig, weil das letzte Mal, als ich Eric Young gesehen hab, war es halt, war Women's Tag Team Champion. Da habe ich letztes Mal Eric Young gesehen als Women's Tag Team Champion. Stimmt, mit ODB. Ja. Also, das klingt. Ich muss aber kurz eine Lanze für Yussi oder Juicy in unserem Chat brechen. Sie wird komplett, nur weil sie, glaube ich, ein Mädchen ist, in einer Männerdomäne, wird sie komplett voll gelabert bei uns im Chat. Ja, wir sind der einzige Wrestling-Podcast, der auch weibliche Hörer hat. Und darauf sind wir sehr, sehr, sehr, sehr. Aber das muss man kurz zitieren. Sebastian schreibt, Chris hat recht. Word. Mit was denn? Weiß ich nicht. Ja. Ja, aber darum geht's ja nicht. Darum geht's nicht richtig. Es ist einfach nur wichtig, dass du recht hast. Ja. Mit was ist völlig egal. Ja, ja, also, wie du richtig gehört hast, habe ich wirklich alles geguckt, was so nicht bei drei auf dem Wrestling-Baum war. Und ja, ich kann jetzt natürlich nicht gerade von einer guten Raw-Ausgabe sprechen, aber irgendwie gefällt's mir da wieder in diesem Moloch, würde ich fast schon sagen. Also man muss aber wirklich nochmal jetzt, wo wir wirklich die ganz, ganz große Bühne haben, die treuesten Seelen sind immer noch die Wrestling-Fans. Mein Gott, ja. Ja, aber Du hast einfach, du bist ein verbitterter alter Mann. Das hat damit nichts zu tun. Das ich brauch's aber nicht in jeder Sendung sagen. Das wissen die schon selbst. Paul Heyman ist übrigens gerade im Chat gejoint. Was ist denn, was? Paul Heyman? Das ist natürlich, der will natürlich heute das Ranking sich anhören, ist ja ganz klar. Ja, und da kriegt er bei mir ein paar Punkte. Gar nicht der will machen. aufholen. Kommen wir einfach mal kurz zu Raw. Ich habe jetzt im Netz ganz viel gelesen und auch in anderen Podcasts gehört, die schlechteste Raw-Ausgabe ever. Also, soweit wir jetzt nicht gehen, aber es war schon eine unterirdische Raw-Ausgabe. Also, letzte Woche habe ich noch so gedacht, okay, du kannst nicht erwarten, dass sie jetzt ständig so gute bis mittelmäßige Raw-Ausgaben abliefern. Das gibt erstens mal der Roster nicht her und zweitens mal glaube ich auch, dass die nicht so richtig wissen, wo sie gerade hinschippern wollen. Mhm. So wirkt's auf mich jedenfalls. Und das, dann kommen halt solche Sendungen wie letzte Woche zustande. Die war halt einfach nur da und tat nicht weh. Die Raw-Ausgabe, die tat weh. Die tat wirklich weh. Und du kannst fast bei jedem Segment sagen, dass es scheiße war. Das ist echt Phänomen. Also auch heute bei diesem Ranking, das wir nachher wieder zum Besten geben werden, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es eigentlich nicht Top 5 nennen. Also es ist halt wirklich so, das sind die 5, die übrig geblieben sind. Ja. Alles andere habe ich die Toilette runtergespült. Ja. Ich fange gleich mal an, Chris. Und da bin ich auf deiner Expertise jetzt gespannt. Mit der Top 5 oder mit Raw erstmal? Ja, mit Raw. Jetzt pass auf. Ja, gut. Jetzt muss ich dich mal fragen, du bist ja ein aufmerksamer WWE-Gucker. Letzte Woche wurde mehr oder weniger bekannt gegeben, dass Brock Lesnar gegen John Cena bei Night of Champions seinen Titel wieder verteidigen muss. Richtig? Ja. Gut. Brock Lesnar. Dann kam bei dieser Ausgabe jetzt, bei diesem Opening-Segment, kam folgendes heraus. Und zwar, das habe ich richtig verstanden, Randy Orton, wer war denn das noch alles? Randy Orton, Seth Rollins, Kane, John Cena, wer war denn da noch alles dabei? Roman Reigns und wer war der dritte? Chris Jericho. Dass die drei bei dieser Raw-Ausgabe ein Six-Man-Tag-Team-Match bestreiten und derjenige, der Triple H am meisten beeindruckt, ja, bekommt den Titelfight gegen Brock Lesnar bei Night of Champions. Habe ich richtig verstanden? Ja, so ein bisschen habe ich es auch so verstanden, ja. Okay. Bisschen fadenscheinig, wobei man ja immer... Fadenscheinig. Fadenscheinig im Sinne, dass es dann erstmal klar war, dass es ein Authority-Guy wird. Moment. Erstens. Wenn es doch nicht schon feststeht, wer bei Night of Champions auf Brock Lesnar trifft, was macht Paul Heyman da? Von was hat der eigentlich geredet? Der hat doch das Match gegen John Cena bei Night of Champions promoted. Ja. Was haben die ganzen Vögel da, die Announcer, ich weiß jetzt nicht, wer genau was gesagt hat, aber da wurde das Match ja auch promoted. Also ich verstehe nicht ganz, wie es war doch. Also dein Plothole ist, dass sie am Anfang von Raw noch nicht sich sicher waren, wer gegen Lesnar antritt, aber Paul Heyman dann später. Nein, ich rede gar nicht lange drum rum. Das hat keinen Sinn, da lange drum rum zu reden. Ich bring's auf den Punkt. Es wirkte auf mich so, als ob diese Ausgabe, als ob sie nicht wussten, was sie mit dieser Ausgabe anstellen sollen, weil es war kein Lesnar da. Ja, aber es war kein Lesnar da und sie wussten nicht, wie sie die Story vorantreiben und haben dann einfach mal so ein Abzweig da jetzt eingebaut, der uns zu Beginn der Sendung weismachen wollte, ja, also das Match gegen Brock Lesnar ist für John Cena noch nicht sicher, weil Triple H hat jetzt seine Meinung geändert und pipapo. Aber wenn ich das doch so aufziehe, das Ding, dann promote ich doch nicht schon die ganze Zeit das Night of Champions Match, dann bringe ich auch einen Paul Heyman da nicht raus, der im Endeffekt eine Promo gehalten hat, die zwar immer noch gut war, aber für seine Verhältnisse völlig für den Arsch und auch überhaupt nichts gebracht hat. Also weißt du, das passt doch dann nicht zusammen. Ich promote doch nicht ein Match, wenn ich in derselben Sendung ein Main-Event habe, der mir eigentlich als Zuschauer suggerieren soll, wer hier die geilste Leistung abliefert, der bekommt das Titelmatch. Ja, wenn es wenigstens eine Erklärung gegeben hätte, so Cena, aus diesem Grund bekommst du das Match jetzt doch nicht. Aber das gab's ja irgendwie nicht. Ja, so richtig nicht. Und das nächste ist, wie bescheuert kann man denn ein Match booken? Ich möchte daran erinnern, wir müssen nicht über dieses Match reden, da sind wir der falsche Podcast für, aber zum Schluss gibt's in AA gegen wen hat John Cena den gezeigt? Gegen, zum Schluss bei dem Main Event. Gegen Kane, oder? Ja. Ja, mag sein, ja. Und taggt dann Roman Reigns ein. Und es geht bei diesem Match darum, Triple H zu imponieren und damit seine so seine Stellung irgendwie. Für John Cena war es ja eigentlich wichtig, dass er da besonders gut wegkommt, um ja. um Triple H davon zu überzeugen, dass er der Richtige ist für diesen Job, sage ich jetzt mal. Und das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass er dann in Anführungsstrichen einen Konkurrenten reinlässt, damit der den Sieg abstauben kann. Das war total bescheuert alles. Also nein, es macht wirklich keinen Sinn. Es macht jetzt noch viel weniger Sinn, jetzt wo du es nochmal aufdröselst. Na, ich saß davor. Bei mir ist es ja so, ich guck's nicht auf einmal, sondern so in mehreren Etappen. Ja. Je nach Qualität der Sendung sind's dann 12 oder 2. Diesmal waren es, glaub, 14. Nee, so schlimm war's nicht, aber bei diesem Match habe ich sowieso ein Problem damit, wenn es darum geht, irgendwie ja jetzt hier sich besonders gut zu präsentieren, dass man das dann in einem 6-Mann-Tag-Team-Match macht. Das macht für mich auch nicht so richtig Sinn. Aber gut, wegen Authority habe ich mir gedacht, kann ich damit leben. Mhm. Aber dann dieses Match so komisch zu booken und vor allen Dingen auch so langweilig zu gestalten, das war ja so dröge, dieses Match. Oder hat dir das besonders gut gefallen? Das Main Event? Ja. Du wirst lachen, ich fand's spitze. Vielleicht lag's dann an mir. Ich fand's wirklich gut. Das Main Event, das Match als solches, das fand ich wirklich gut. Die haben da schön mit den ganzen Highlights immer gespielt. Also sprich, so der Boiling Point, wenn Cena kommt. Natürlich bin ich nie ausgemacht, als Cena eingetaggt wurde. Aber ja, die Arena hat ja dann schon irgendwie Reaktionen gezeigt. Aber ich fand das wirklich ganz schön. Roman Reigns wieder extrem stark dargestellt. Und Jericho ist auch ganz gut weggekommen. Orton auch. Also ich fand's ganz gut. Es war von vornherein klar, dass Kane gepinnt wird. Und grundsätzlich auch die Reaktion mit Seth Rollins. Das hat mir alles wirklich sehr, sehr gut gefallen, das Main Event. Also das muss ich wirklich sagen. Merkwürdig schon, dass es irgendwie ein schwammiges Ende ist, weil Roman Reigns den Pin geholt hat. Das muss man ja auch noch sagen. Zu Beginn von Raw wurde ja Seth Rollins total abgefeiert, weil er aus Iowa kommt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der von Desmond oder wo der Desmonds war das, ist das, oder? Egal. Auf jeden Fall ist er ein Hometown-Hero und wurde erstmal total abgefeiert. Ja. Und ich glaube, Roman Reigns hat so ein paar Buhrufe abbekommen. War das nicht so? Oder Cena? Cena auf jeden Fall. Cena ja. Auf jeden Fall. Aber Roman Reigns habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber sehr merkwürdig auf jeden Fall, die ganze Geschichte. War alles sehr merkwürdig. Aber ich fand es ganz cool, dass Rollins bei der Anfangspromo abgefeiert wurde. Weil ich finde ihn ja eh ganz cool. Ja, du magst den sehr und der hat mich heute auch überhaupt nicht gestört. Oder heute bei der Raw-Ausgabe oder so. Und das ist wirklich, das ist eigentlich schon Lob genug. Ist schon Lob genug. Ja, lass mal das mal links liegen. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja. Oder hattest du noch irgendwas? Wir wollen ja hier nicht klassisch reviewen, aber der Leitfaden ist natürlich Raw. Und dann komme ich schon zu meinem Highlight dieser Raw-Ausgabe, nämlich The Miz. Also ja. The Miz und Cesaro gegen Dolph Ziggler und Sheamus. Pipapo, wie das Match war, interessiert mich im Endeffekt nicht. Aber ich finde The Miz wirklich aktuell äußerst unterhaltsam. Auch Damien Sandow finde ich äußerst unterhaltsam. Den finde ich eigentlich immer unterhaltsam, auch schon damals, wo er noch sein, was war denn das für ein Gimmick, wo er da immer da stand und seine, und die Leute da beleidigt seine hat. Seine Belehrungen. Ja, und Belehrungen, das finde ich schon gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört bei The Miz, ist jetzt dieses, mit der Ollen da. Also ich hoffe, dass die nicht, weißt du, das finde ich irgendwie albern. Diese Make-up-Tante. Ja, das finde ich irgendwie zu albern irgendwie. Aber so der Rest, weißt du, mit seiner Geste da übers Gesicht wischen und so, finde ich, das kommt sehr gut an. Und man hat das Gefühl, dass The Miz endlich sein Gimmick gefunden hat. Ja, er war ja schon früher, ich glaube, er kommt von Tough Enough, ne? Der war ja irgendwie bei MTV oder so, hatte der eine Reality-Show. Bei Real World war der damals. Oder bei Real World, ja. Auf jeden Fall, so das Urgimmick ist ja schon immer in diesem TV-Star-Ding oder jetzt Movie-Star-Ding immer gewesen bei The Miz. Also ich finde auch, möglicherweise hat er jetzt endlich sein Gimmick gefunden. Die Frage ist nur, ob es irgendwann ausgelutscht ist. Wie findest du es mit Mistau, Damien Sandow? Damien Sandow ist natürlich ein unfassbar guter Typ. Ich finde es gut, wenn sie ihn halt wirklich irgendwie als Tag-Team-Partner oder als Bouncer irgendwie etablieren wollen, finde ich es nicht schlecht so. Ich finde es gut. Gab ein schönes Meme im Internet, du wirst es mitbekommen haben, die haben ja diesen Footballspieler da eingeladen. Sam Ruggerband. Auf jeden Fall Sam, wie hieß denn der nochmal? Das muss ich jetzt aber kurz mal nachgucken, wie der hieß. vielleicht weiß der Chat weiter, wie der mit Nachnamen hieß. Guck mal nachher mal, Sam irgendwas. Und es ist ja relativ klar gewesen, dass der nicht kommen wird. Und mittlerweile ist es ja auch dann bestätigt, dass er nicht kommen wird. Und dann haben im Internet ein paar Leute die Idee gehabt, dass man ja Damien Samdow machen kann. Das fand ich schön und gut, Damien Samdow. Also ich muss sagen, das Highlight bei diesem Match war für mich wirklich, als sich Damien Misdow die Klamotten vom Leib reißt und schreit Action und in den Ring stürmt. The real method actor, ne? Das fand ich auch geil. Das war cool. Ja, also das, das ist alles, was ich aber verlange. Weißt du, dass ich da sitze und ein bisschen lache und war doch super. Also eine Frage mal zu Dolph Ziggler. Ist das Absicht mit der Frisur oder? Was war mit der Frisur? Wie rennt denn der rum? Der Zottelig oder wie, was meinst du? Diese langen Haare jetzt, das sieht ganz schlimm aus. Also Damien, Dolph Ziggler sieht für mich aus wie ein Bekloppter mit einer... Haben sie gechantet. Ja, dann das alles Pipapo hier, dieses Six-Man-Dieven-Match vor allen Dingen. Wie fandest du das Segment denn mit den Mädels? Scheiße? Also du meinst die einzelnen Segmente, diese einzelnen Punkte? Nee, das mit Nikki Bella, dass sie da über ihre Childhood erzählt hat, das ging mir auch komplett am Arsch vorbei. Aber als Paige, AJ und die Bellas und Stephanie im Ring waren. Paige und AJ haben da für mich nicht hingepasst. Also das fand ich überhaupt da nicht reingepasst für mich in dem Moment. Und ich naja, sobald Nikki ein Titelmatch bekommt, passen die halt rein. Ja, so. Aber es hat, in dem Moment standen die halt nur da. Also die haben mir zu wenig, ja, es war mir irgendwie zu wenig, die waren mir viel zu wenig eingebunden. Ich meine, klar, ja. Stephanie McMahon sagt, du bekommst jetzt hier das Titelmatch. Ich verstehe schon, dass dann die anderen beiden auch eine Rolle spielen sollen oder können. Das ist schon in Ordnung. Aber die Fehde mit Brie überstrahlt ja gerade das Ganze so dann. Also deswegen rückt das so in den Hintergrund und eigentlich ist es schade, weil AJ und Paige definitiv die besseren Workerinnen sind von diesen Vieren. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn man mit denen, oder anders gesagt, wenn man denen diese Zeit geben würde, die jetzt die Bellas bekommen. Weil die könnten die mit Sicherheit besser füllen als die Bella Twins. Denn das Hauptproblem bei diesem Angle für mich ist eigentlich Brie. Also ich finde, Nikki Bella bringt das immer ziemlich gut rüber. Ich verstehe auch gar nicht, warum die Leute sich da so extrem drüber aufregen, dass Nikki overacted und weiß der Kuckuck. Also ich meine, sie natürlich übertreibt sie es in gewisser Maßen, übertreibt sie es, ja, kann man schon so sehen. Aber ich finde, es hält sich alles noch im Rahmen und vor allen Dingen ist mir das lieber, als wie wenn das da so hingeschludert wird, was wir ja auch schon mal gesehen haben früher, dass das so völlig emotionslos alles abläuft. Uns aber weiß machen will, dass hier gerade ein Battle auf Blut, Schweiß und Tränen, ist das ein Nazispruch? Nee. Stattfinden soll. Also deswegen kann ich mir Nikki Bella in dieser Rolle ganz gut leben, aber diese Einspieler waren völlig für den Arsch. Die waren zu viel auch. Mit diesem Autounfall und das war mir wirklich zu viel. Das wundert mich. Du setzt die vor die Kamera und das musste dann irgendjemand abnicken. Das ist ja nicht live. Und das muss man doch erkennen, dass das total scheiße rüberkommt und total gestellt rüberkommt. Und da finde ich es doch eigentlich besser, wenn man also Nikki kommt mir besser vor, wenn sie einfach da so frei und live sprechen kann. Da ist sie zwar schon, geht schon ab wie so eine Geistesgestörte. Man denkt sich, Alter, komm mal ein bisschen runter. Aber lieber so, als wie wenn, so sehe ich es jedenfalls, als wie wenn man das dann so, ja, nicht so richtig glaubhaft rüberbringt. Also Nikki nehme ich, ich nehme es hier nicht ab, aber weißt du, wie ich meine, so schauspielerisch finde ich das okay, was sie da macht. Ja, aber diese Fehde, diese ganze Geschichte hatte seinen Peak, als da McMahon gegen Brie das Match beim SummerSlam hatte und jetzt tröpfelt so die ganze Geschichte so ein bisschen aus und die versuchen dann auch ein bisschen Drive mitzunehmen, aber das Thema ist genug. So, das war jetzt genug Diven-Fehde im Spotlight für mich, für die nächsten 2 Jahre. Ja, die Frage ist halt, wo sie dann wirklich hinwollen. Also das kann ja jetzt keine große Fehde werden jetzt für... Sah für mich jetzt wie ein Fatal 4-Way aus. Ja, damit könnte ich leben, wenn sie sagen, Night of Champions, Fatal Four, aber es wird dieses Match Brie gegen Nikki noch irgendwann geben. Ja, das wird es noch geben. Ja. Das wird es noch geben. Vielleicht bei der Survivor Series oder aber, so. Aber das sind natürlich so Momente, wenn du diese Segmente siehst und dann auch dieses größere Segment, wo dann Brie, Nikki, AJ, Paige und Stephanie anwesend sind, da fragst du dich halt, ob die nichts Besseres haben für ihre Shows als so ein Dreck. Also das ich finde Nikki nicht so schlecht, deswegen will ich diesen Engel nicht komplett irgendwie so niedermachen, aber er ist schon schrecklich. Es reicht halt auch. Genau. So könnte man es eigentlich umschreiben. Es ist jetzt gut. Ja, lass gut sein, aber es wird gut weitergehen. Was ich mir noch gefragt habe? Die ganzen Sachen, die sie da erzählt über ihre Schwester, was eigentlich für ein Dreckschwein ist, die wurden gar nicht entkräftet von Brie so richtig. Die hat ja nur gesagt, es ist eine Lüge. Okay. Und hat dann geschubst. Ja. Und die Frage ist, ob es da noch einen Payoff gibt. Also, weißt du, ich meine, dass irgendwie sich das, ich könnte mir vorstellen, dass die Idee dahinter ist, dass man dann irgendwann erfährt, dass das eigentlich alles Nikki gemacht hat, was sie da Brie vorgehalten hat. Ich glaube, diese Spekulationen sind grundsätzlich schon immer sehr unangebracht und speziell bei so einer Diven-Fehde. Die tun auch weh, wa? Wenn man sich darüber nachdenkt, dass man dann nochmal 2 Wochen Raw mitfüllt. Das stimmt schon. Michael Sam hieß der Typ übrigens. Oh, kenn ich nicht. Damien Sandow. Das ist der homosexuelle Footballspieler, der entlassen wurde. Und der Spektakuläre ist ja, die haben ja dann gesagt, der bekommt Mike und darf sagen, was er will, nächste Woche Montag. Und das Merkwürdige ist ja, dass man mit Darren Young jemand in der Company hat, dem man dieses Angebot schon lange mal hätte machen können. Ja. Das On-Air ja nie erwähnt, dass er schwul ist. Nein. Naja, richtig, völlig richtig, aber man hat es so scheinheilig gemacht. Weißt du noch, als er so ein Outing hatte und er dann irgendwie 2 Matches gewinnen durfte? Nee, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe jetzt nur im Nachhinein halt das alles mir durchgelesen und dann, da stand es halt schwarz auf weiß, dass das nicht thematisiert wird on air, dass er schwul ist. Muss man ja auch nicht zwangsläufig, aber es wirkt halt so komisch, dass sie sich jetzt erstmal hinstellen und sagen, ja Mensch, du armer, schwuler Footballspieler, du kannst hier bei uns mal vorbeikommen und dann deinem ärgerfreien Lauf lassen, sage ich jetzt mal. Und wir bieten dir hier als WWE die Bühne, die du vielleicht in der NFL nicht bekommst. Ja, das ist mir zu wenig. Es ist einfach zu wenig. Ja, jetzt kommt ja der Vogel hier, Jerry Springer. Und es gibt, Jerry Springer kommt. Hast du mitbekommen, oder? Ja, habe ich mitbekommen. Springer mit den Bella Twins, da sind wir wieder bei dem Thema. Wird das schön. Ja. Ja. Wie fandest du die Geschichte, oder wie findest du grundsätzlich diese ganze Anbandlung zwischen Jack Swagger und Bo Dallas? Für mich gewinnt Bo Dallas gerade ein bisschen. Ach, nee. Warum denn nicht? Komme ich nicht drauf klar. Dieses der Segment war auch so scheiße mit diesen 3 Typen oder 2 Typen und eine Tussi da. Ich fand das mit dem Handtuch bei SmackDown ganz nett. Ja, das stimmt. Das fand ich auch ganz okay, wie er sich dann da hinter dem Apron versteckt hat und so. Das fand ich auch noch ganz okay. Und manchmal finde ich es auch ganz okay, wenn er dann so anfängt, wen er alles im Stich gelassen hat und so. Aber dieses Bo Leaf, das dreht völlig ab. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Natürlich ist das auch der Sinn. Das ist mir schon klar. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Also es ist nicht so, dass ich den ausbuhen möchte, sage ich jetzt mal sinnbildlich, sondern es nervt einfach. Es nervt. Und ich finde ihn im Ring, auch schon bei NXT, nicht so geil. Also ich habe auch keinen Bock auf Matches mit ihm. Also der Look ist natürlich fragwürdig, vom Körper auch, ne? Der hat so einen random guy Look und ja. Meine Tochter hat gesagt, Papa, warum macht er sich so die Haare nass? Und da wusste ich keine Antwort drauf. Nee, warum machen die alle ihre Haare nass? Ja, bei ihm sieht's aber so unfassbar bescheuert aus. Das muss man dazu sagen. Ja, weil er auch so unfassbar bescheuert aussieht. Also wirklich, der braucht einen Bart. Der braucht einen 3-Tage-Bart. Der braucht erstmal, muss sich eine andere Frisur zulegen, finde ich. Und ich glaube, der Look kommt bestimmt bei dem ein oder anderen Mädel schon an. Ja, aber Juicy schreibt's gerade, der Typ ist schleimig und das stimmt. Ja, dann soll er sich halt Locken machen. Die Haare mal richtig schön durch. Föhn. Ja, Dauerwelle. Aber nee, stimmt, bei NXT war der im Ring auch schon nicht der Wahnsinn. Der war ja da auch ewig lange Champion. Ja, ich weiß, dass er Champion war. Wie lang, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß auch nur lang. Oh, ich habe das Opening-Ding bei NXT gesehen mit Ascension. Gehen die mir auf den Sack. Dieses Annihilation, es geht mir tierisch auf den Sack. Findest du die gut? Nee, gut nicht, aber die sind mir jetzt auch, die Matches sind ja immer so schnell vorbei, damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Also, da gibt's andere, die stören mich aktuell. dann doch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, Bo Dallas, ja, ich finde auch Jack Swagger, das ist alles. Ich finde den Jack, wenn ich Jack Swagger live sehe, oder bis jetzt, wenn ich ihn live gesehen habe, finde ich den immer beeindruckend und denke mir so, Alter, der hat eigentlich alles so. Mhm. Aber bei diesen ganzen Shows, die man dann im Fernsehen sieht, wirkt der total blass. Mhm. Und irgendwie, ja, ich habe auch keinen Bock, weißt du, wir hatten ja die große Fehde mit Del Rio. Ja. Zu WrestleMania, aber das mit war, Big da war Show hatte er auch die große Fehde, als er Champion war bei SmackDown da. Ja, da war nichts, als noch ein da Roster ist nichts. Hat, nee. Kann sie in der Pfeife rauchen. Und die Frage ist, wo wollen sie jetzt mit wem hin? Also, jetzt haben sie Jack Swagger eigentlich ganz klar die Fehde gegen Rusev verlieren lassen. Und jetzt kommt Bo Dallas. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Bo Dallas direkt jetzt, meinst du, die lassen Swagger gegen Bo Dallas die Fehde gewinnen? Ich glaube eher nicht. Na, schwierig zu sagen, aber ich glaube eher nicht. Schwierig zu sagen. Beide sind in einer Downward Spiral. Das ist halt auch so ein Match, weißt du, wenn es sowas beim Pay-Per-View geben sollte. Das geht nicht. Swagger gegen Bo Dallas. Das ist halt so scheiße. Außer, fand ich heute ganz gut, habe ich auch, glaube im Internet irgendwo gelesen, die Idee, man könnte es ja so machen, dass es bei Night of Champions das Match Jack Swagger gegen Bo Dallas gibt und als Gewinn winkt diesem Italiener die Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Ja. Ja, get your own product. Get your own product. Also, ja, Curtis Axel, übrigens kleine Anmerkung bei, was war's? Superstars hat Curtis Axel ein Match bestritten gegen Adam Rose. Und der Hashtag war Axel Rose. Nicht schlecht. Nein, echt? Ja, klar. Das ist ja geil. Das fand ich auch nicht schlecht. Ja, da sind wir eigentlich schon bei den nächsten Zweien hier. Adam Rose gegen Titus O'Neil. Ja, leck mir am Arsch. Das mit diesem Häschen da. Fand ich auch nicht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann warte mal auf meine Top-Liste. Ui. Da deutet sich schon was an. Rusev hat Zack Ryder gesquasht. Sehr interessant. Nicht, dass Zack Ryder wieder mal, wie in den letzten 15 Jahren, gesquasht wurde, sondern die Fehde zwischen Mark Henry und Rusev. Sehr interessant. Sehr interessant. Zwei Punkte sind interessant. Warum? Also die Fehde wurde ja vor 2 Wochen schon angedeutet oder in Gang gesetzt, sage ich mal. Mhm. Und dann, gefühlt, hat man wieder den Fokus auf das Tag Team Big Show und Mark Henry gelegt. Ja. Auch noch zu Beginn dieser Sendung. Ja. Und jetzt hat man eigentlich das Tag Team erstmal auf Eis gelegt und zieht doch Rusev gegen Mark Henry durch. Merkwürdig. Ja, ja, ist merkwürdig, wenn man aus der Denkweise der WWE das sieht, aber ich find's nicht schlecht. Ey, die beiden wollen wohl irgendwie jetzt ein Tag-Team machen und haben gesagt, der Big Show hat ja auch gesagt, er will mit ihm das Most Dominating Tag-Team in History machen, bla bla bla, ist ja auch alles schön und nett, aber ich find's dann gar nicht schlecht oder gar nicht schlimm, dass da Mark Henry da so eine Singles-Fehde macht, obwohl die beiden ein bestehendes Tag-Team weiterhin sind. Finde ich nicht schlimm. Und ich fand das auch ganz, ganz gut gemacht. Wenigstens gab es ja mal einen Ansatz einer Erklärung, dass er gesagt hat, nö, ich mach das hier alleine, ich mach das für die USA und so und ja, den Foreign Wing in der Hall of Pain und so, den das finde ich... International. Den International Wing, ja, genau. Gut, ja. Das fand ich ganz gut und das mit Big Show dann, dass er noch ein bisschen anfeuert und anheizt und so, finde ich alles ganz gut, muss ich sagen. Ich finde Lanas Delivery bei ihrer Promo fand ich auch super. Zum Schluss mit You Suck und so, das fand ich, Lana fand ich auch sehr, sehr gut finde ich eigentlich immer ganz okay. Ja. Also das Problem ist halt, dass die jetzt noch keine große Rolle spielt. Ich mag ja auch Sepp Kalter. Wenn du den mit einem richtig, richtig großen Heel irgendwie in einer großen Fehde hast, das ist ein toller Manager. Der kann auch toll reden und so, der kann viel Heat erzeugen. Ich mag den sehr. Also er hat halt mit Jack Swagger auch so ein bisschen ins Gras gebissen, mehr oder weniger. Ach, warum? Naja, weil das halt ins Nirgendwo führt. Also, weißt du, so Jack Swagger wird halt niemals der Typ sein, der um den ganz großen Titel fightet. Und World Heavyweight Champion war damals nicht der ganz große Titel. Natürlich nicht. Das hat man daran gesehen, weißt du, ausgerechnet bei einem World-Title-Match bei WrestleMania haben sie den Entrance gecuttet. Das hat er alles eigentlich schon ausgesagt. Ich hab Bock auf Rusev gegen Mark Henry irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Also Mark Henry bringt halt immer so eine gewisse Realness mit, finde ich. Also den nimmt man das einfach ab. Mhm. Und Rusev und Lana, am Anfang dachte ich, oh, das ist mir zu Klischee-Gimmick-mäßig und so. Aber wenn ich mich darauf einlasse, so, dann komme ich eigentlich damit ganz gut klar. Also gibt's Schlimmere für mich als Rusev. Muss man definitiv so sehen. Ja, absolut. Aber es ist ganz klar, wer dann dieses Match gewinnen wird. Ja, wahrscheinlich dann Rusev, klar, mit dieser Undefeated-Geschichte. Oder denkst du, dass Mark Henry das Ding... Nein, überhaupt nicht. Nee. Ich glaube, Rusev wird das Ding nochmal der nächste große Brocken, der aus dem Weg geräumt wird. Wobei, diese Fehde Swagger gegen Rusev, die hat für mich so ein bisschen auch gerade nachhaltig gewirkt. Ich fand das ganz schön, dass die beiden einer Handvoll Duellen schon Schäden davongetragen haben. Jack Swagger mit seiner Rippenverletzung, Rusev mit seiner Knöchelverletzung und beide treten dann wieder aber noch gegeneinander an und haben schon Verletzungen. Das fand ich ganz geil. Weißt du, wie ich das meine? So. Ja. Sie raffen sich nochmal. Hat mich ein bisschen an Dragon Ball Z damals erinnert. Hab ich nie geguckt. Man da nochmal sagt, hier komm, alle sind im Arsch, aber es geht weiter. So. Nee, also doch, ich kann mit der Fehde eigentlich ganz gut leben. Da gibt's, wie gesagt, deutlich Schlimmeres. Wie findest du die angekündigten Matches für nächste Woche? Super. Dieses Bray Wyatt gegen Chris Jericho Steel Cage. Super. Die Paarung als solches ist mir wirklich egal. Jericho fand ich jetzt im Main Event, da wurde er wieder so ein bisschen aufgewertet, weil er einfach Main Eventer immer noch ist. Und das fand ich ganz schön. Aber das Match gegen Bray Wyatt als solches ist mir egal, aber ein Steel Cage Match, da passiert halt immer mal irgendwie was Lustiges. Genau, ne? Das. Hä? Glaubst du nicht? Finde ich auch nicht. Also wenn man sich so überlegt, die Steel Cage Matches, die man so in den letzten Jahren gesehen hat, die waren halt oft tierisch langweilig. Es gab vereinzelt schon welche, die dann vielleicht mal noch, was weiß ich, als Mark Henry damals die Tür da abgerissen hat, das waren halt so kleine Momente, die dann ganz cool waren. Aber insgesamt, ja, das, was davor und danach passiert ist, war mir dann zu langweilig. Es gab natürlich das Lesnar-Match damals, gegen Punk, oder? Beim SummerSlam 2013? Ja. Das war cool, aber ich habe die Befürchtung, dass es halt wieder einfach ein Match wird, wo ein Käfig drumherum gepackt wurde. Also ich glaube nicht, dass der Käfig jetzt eine große Rolle spielt. Was ich immer schade finde irgendwie. Nein, aber da kann ich mir schon vorstellen, eben weil die beiden Hempelmänner auch dann bestimmt dabei sein werden, dass da irgendwie Jericho vom Käfig oben runter auf die Beine springt oder so. Also irgendwas was Lustiges wird passieren. Orton gegen Reigns, dieses SummerSlam Rematch, was da jetzt... Finde ich auch gut. Wird natürlich No Decision, ist ja ganz klar. Orton wird nicht gewinnen, weil jetzt geht's auch gerade im Chat darum, wie es mit Reigns und so weitergeht und ob das vielleicht sogar schon bisschen bergab geht. Ich glaube, der wird jetzt gerade, der hat jetzt so an seine Etablierungsphase. Der ist jetzt oben im Main Event angekommen, er headlined natürlich noch keine Pay-Per-Views, er hat wenige Singles-Main Events bei Raw, bei SmackDown des Öfteren, aber ich glaube, der wird jetzt über die nächsten Monate schön oben in der Uppercard, Main-Card schön etabliert und irgendwann wird das von ganz alleine kommen, dass der einen Title-Shot bekommt. Aber nö, die Match-Ansetzung finde ich wirklich ganz gut. Das Orton Reigns-Ding, da freue ich mich wirklich drauf. Das wird gut, das wird geil. Bei SmackDown bekommt er ja wirklich, also da wird er extrem stark dargestellt, Roman Reigns. Also das ist, bei SmackDown finde ich es echt krass. Also und jetzt endlich auch bei Raw. Wie gesagt, das mit diesem Pin zum Schluss ist halt schon... Bei mir kickt er aber auch noch. Ein Statement. Ja, dieses extrem stark und unantastbare so, das ist, ich mag's, wenn du ein bisschen auch deine Schwachstellen hast und wie du immer gerne sagst, so ein bisschen edgy bist, das ist mir ein Ticken lieber. Also Roman Reigns klickt optisch, klar. Und auch die Musik, also sein Auftreten und so, finde ich auch ganz okay. Das Theme, finde ich, geht gar nicht. Echt? Ich mag's. Da muss mehr Dampf rein. Ich mag das sehr, das Shield-Theme. Also das ist eines meiner Liebsten immer noch. Und ich finde das okay. Aber der wird irgendwann auch eins bekommen, wo jemand singt und so. Also das wird schon dann mal irgendwann der Fall sein. Der wird auch nicht ewig da durch die Crowd durchstampfen, glaube ich auch nicht. Der wird dann irgendwann seinen richtig großen Auftritt bekommen. Hier ist gerade im Chat, dass jetzt Roman... oder beziehungsweise Cena hat so ein bisschen sein Superman-Gimmick verloren. Findest du das auch so? Nee, sie haben ja alles dafür getan, dass er es wiederbekommt. Er war ja im Endeffekt derjenige, der jetzt auch bei der letzten Raw-Ausgabe dem Match seinen Stempel aufgedrückt hat. Auch mit dem AA auf dem Kommentatorentisch ganz am Schluss noch gegen Seth Rollins und so. Also es war ja John Cena, der hier seine Duftmarke sozusagen abgesondert hat. Und letzte Woche ja sowieso mit der kompletten Zerstörung der Wyatt Family. Also ich finde ja, John Cena. Ja, das stimmt. Wenn man, aber hey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nun? Also ich habe das mal jetzt irgendwo gelesen bei irgendeiner Newsseite, dass John Cena oder dass man ihm anmerkt, dass er verletzt sei oder Probleme hat, weil er sich langsam bewegt. Und jetzt habe ich bei dem Match mal drauf geachtet. Ja. Und das ist wirklich so. Vor der allem, wurde, wenn der wurde auch ganz wenig nur eingetaggt. Ja, aber ich glaube, das war Absicht, weil man diesen Hot Tag da so aufbauen wollte. Ja. Aber egal. Aber zum Schluss setzt er sich so auf die Ringecke und er schafft es praktisch nicht ganz normal auf diese Ringecke hochzuklettern, sondern geht so ganz merkwürdig da hoch. Das musst du dir mal angucken. Wenn, das muss ich mir nochmal angucken. Ja, ganz merkwürdig klettert er da hoch und setzt sich dann so hin. Also das sieht echt komisch aus, aber ob er jetzt dann wirklich demnächst mal irgendwann für längere Zeit ausfällt, man kann sich's eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, die WWE... Man kann es sich nur wünschen. Nein. Man kann sich's nur wünschen. Aber ich glaube, dass die WWE mittlerweile wirklich so extrem an diesen Exoskeletten arbeitet, dass John Cena einfach dann so ein Hydraulikstumpf daran bekommt und weiterwirken kann. Könnte ich mir gut vorstellen. Also dass John Cena demnächst mal ausfällt. Meinst du, Vince wird dann im Oktober oder wann kommt's? Im November wird viel Call of Duty spielen, das neue, wo dieses Exoskelett prominent im Vorderlicht ist. Ja, das ist ja sowieso gerade so ein Ding. Exoskelette, auch im Filmbusiness und so, ist ja gerade irgendwie so das Ding. Edge of Tomorrow, sie sagen's. Ja, also deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass... Da haben ja Emily Blunt und wie heißt dieser Nebendarsteller? Thomas Cruise. Die haben ja wirklich so eine Art Exoskelett da getragen. Das war nicht irgendwie so ein Plastikding, das war schon eine Art Exoskelett. Ja, ich weiß. Die Emily Blunt hat, ich habe das Making-of zu dem Film gesehen, den Film aber noch nicht gesehen, macht nicht viel Sinn, aber bitte spar dir deine Meinung dazu oder deine Aussage. Und sie hat gesagt, nach jedem Drehtag, sie war komplett im Arsch. Komplett. Ja, das ist natürlich eine schlecht trainierte Frau, so also immer mit den Bella Twins. Sowohl die können sich austauschen. Schauspielerisch und was anderes. Guckst du dir Total Divas an? Die neue Staffel? Wenn ich mehr Zeit hätte, bestimmt. Ja, aber ich hab's mir mal vorgenommen. Ja. Ich hab mir vorgenommen, die alten Total Divas. Moment mal. Yes. Also du kriegst das nur, wenn du Dieter sagst. Dieter. Nee, das musst du schon mal richtig sagen. Sag mal ordentlich Dieter. Sag doch mal Dieter. Ja, na ja, gut. Ich hab die erste Staffel gesehen, fand ich gut. Ja, ich habe noch gar keine Staffel gesehen. Also ich habe es mir jetzt mal vorgenommen, mal gucken, ob es dann auch wirklich dazu kommt. Was wir auch noch kurz ansprechen müssen, auf jeden Fall ist das meine Meinung. Was ist eigentlich dieser Brie-Mode? Alle reden gerade im Chat von diesem Brie-Mode. Ja, es ist, wenn ich morgens aufstehe. Kennst du doch, das ist der Brie-Mode. Ja, ich brie mir einen Kaffee oder was? Ja, genau. Mm. Der Brie-Mode. Goldust und Stardust finde ich super als Heels. Mag ich sehr. Finde ich auch sehr gut. Und ey, wie geil ist die Stimme von Goldust, oder? Das finde ich so geil. Ja, also Stardust, also Cody Rhodes, ich hab so das Gefühl, egal in welche Rolle der schlüpfen muss, der gefällt mir immer. Dashing Cody Rhodes, dann, war Dashing Cody Rhodes, wo er mit der Maske rumlief, oder war Dashing Cody Rhodes, wo er sich noch schön fand? Ich glaube, da hat er sich noch schön gefühlt. Dashing Cody Rhodes war doch, wo sie da am Apron diesen Spiegel hatten. Genau, und daraus resultierte dann das mit der Maske. Und dann wurde er wieder zum normalen Cody Rhodes. Egal, ich fand Cody Rhodes eigentlich fast in jeder Rolle, die er da so... Ich fand ihn auch damals, muss man sagen, mit Hardcore Holly, fand ich es auch irgendwie ein cooles Tag-Team, so der Veteran und der, ne? Das war jetzt klar, dass im Chat jetzt Bloodborne hier wieder an... Ja, wieso war das klar? Bloodborne wird der fucking Shit. Bloodborne ist der Hybrid zwischen Dark Souls und fucking Devil May Cry. Es wird fucking awesome. Genau. Ja. Ja. Ja, und die Usos sieht man ja sowieso immer wieder gern, von daher war das auch noch ganz okay. Das war im Endeffekt eigentlich Raw, sonst ist da nicht viel passiert. Es war echt eine grauenhafte Ausgabe, muss man ganz ehrlich sagen. Ich fand das Main Event schön und Nikki Bellas Brüste. So, und das reicht für mich. Die Brüste waren in diesem Kleid wirklich enorm. Toll. Die waren wirklich enorm, diese Titten. Toll. Das kann man nicht anders sagen. Aber was hast du gegen enorme Titten? Nee, zu groß finde ich nicht gut. Aber die waren nicht zu groß. In dem Kleid fand ich sie zu groß, aber da ich ja weiß, wie sie sonst aussehen, kann ich damit leben. Nee, aber das sah schon merkwürdig aus. Übrigens hat sie auch... warte mal, wie war denn das? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Es gab noch einen hervorragenden Satz von Stephanie McMahon. Habe ich mir nämlich notiert. Genau, Stephanie McMahon hat doch dann bei ihrem Segment gesagt, dass ihre oder My Door is Always Open das fand ich auch nicht schlecht. Und die Crowd hat es auch sofort kapiert und ist sofort drauf eingestiegen. Das fand ich nicht schlecht. Und was ich auch noch erwähnenswert fand, dass John Cena so ein Schild hochheben wollte zum Schluss, wo You Can See Me draufsteht und er aus Versehen die falsche Seite hochgehoben hat. Genau. Ja. Das war doch ein Zufall. Also sprich, glaubst du, dass er Tag Me In hochhalten wollte? Nee. Stand auf der Rückseite You Can See Me? Ja. Naja, warum sollte er Tag Me In? Vielleicht so auch auf dieses Championship-Match bezogen. Irgendwie. Zähl auf mich oder so. Weißt du, dass man das dann so ableitet irgendwie? Ist, denke ich, zu weit, oder? Nee. Das ist zu Meta. Da bist du zu Meta. Da bin ich echt immer. Ich bin echt so. Wirklich bist du 3 Meter voraus, wirklich. Aber echt. Muss man wirklich sagen. Was man auch noch sagen muss bei diesem Slam of the Week-Ding, ich weiß nicht, ob du das auch ab und zu mal dann anguckst, wenn das da über ein Fernsehbildschirm flimmert. Bei Raw, Cena und bei SmackDown Reigns, da weißt du halt auch ganz genau Bescheid. Das war, ich weiß gar nicht, ob das kurz hintereinander kam, wo ich das gesehen habe oder so, aber ich habe es mir notiert, das bedeutet, es muss irgendwie signifikant gewesen sein. Interessant, dass man da offensichtlich jetzt Roman Reigns scheint so ein bisschen der SmackDown Nummer 1 Guy zu sein und Cena so overall. Und ich bin gespannt, ob sie nicht irgendwann dann doch Roman Reigns opfern und sagen, das ist jetzt der Typ gegen Cena. Ich glaube nicht, dass sie es durchziehen mit Roman Reigns. Glaubst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Nee? Habe ich zu oft schon gesehen, dass irgendwelche Leute da waren, wo es dann hieß, die werden's. Ich glaube es nicht, dass die es mit Roman Reigns durchziehen. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich weiß, ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, aber der wirkt wie so der kleine Junge, sag ich mal, so im übertragenen Sinn, der jetzt da so aufgebaut werden soll. Es wirkt einfach nicht so, als ob das einfach so von alleine passiert alles. Und ich habe immer dann das Gefühl, dass das nicht funktionieren kann, wenn man das so steuert. Ich glaube, so ein bisschen muss es schon organisch funktionieren. Aber das tut es doch auch. Er war doch bei Shield auch schon. Also da waren alle drei coole Socken, mal ohne Frage. Aber da war mir auch schon klar, Roman Reigns, der wird definitiv seine Karriere machen. Erstens mit dem Familien-Background. Ich bin mir sicher, da kannst du jetzt sagen, was du willst. Die Usos sind nicht nur, werden nicht nur oder wurden in den letzten Monaten nicht nur gepusht, weil sie ein wirklich gutes Tag-Team sind und wirklich auch zünden, sondern weil sie auch eben denselben Family-Background haben und man es sich mit The Rock nun wirklich nicht verspaßen möchte. Und Roman Reigns, ich habe wirklich gedacht, als der Shield-Split war, dass sie ihm ein anderes Gear geben, wie bei NXT, da hatte er so ein normales 0815 Wrestling-Gear an. Ich find's ganz gut, so wie es jetzt ist, dass Ricky, sind wir doch mal ehrlich, er sieht aus wie eine fucking Actionfigur. Er sieht aus wie eine fucking Actionfigur, körperlich definiert wie sonst was, hat eine geile Stimme und dazu noch sein Security-Man-Anzug, der sieht fucking aus wie eine Actionfigur und er passt sowas von wie die Faust ins Auge in die aktuelle WWE, der wird, sage ich dir, bis zum geht nicht mehr gepusht. Cena, du hast es gerade angesprochen, hat Rücken. Ja, hat er schon seit Jahren. Also ich bin mir einfach sehr, sehr unsicher dabei, dass Roman Reigns da jetzt wirklich konsequent durchgepusht wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den nochmal heel turnen sogar und gegen Cena stellen. Ich weiß auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das durchziehen. Ich bin gespannt. Also wird interessant sein, weil genau das, was uns nervt bei John Cena, würde man ja jetzt mit Roman Reigns dann auch wieder machen. Und da bin ich mir sicher, dass der uns dann auch auf den Sack geht. Ja, aber die WWE braucht ja neues Bürschchen. Sage ich immer wieder, warum? Wenn du eine ausgeglichene, breit aufgestellte Spitze hast, funktioniert das aus meiner, also für mich genauso gut. Also was nützt mir denn das jetzt, dass ich nur John Cena habe? Auf John Cena ruhen alle Hoffnungen. Wenn John Cena nicht da ist, ist das Produkt nur noch die Hälfte wert. Es ist doch eigentlich die völlig falsche Denkweise. Du musst doch eigentlich das Produkt so aufbauen, dass du die Last auf mehreren Schultern verteilst und dadurch natürlich dann auch solchen Problemen aus dem Weg gehen kannst, wie wenn XY ausfällt, dass dann das Produkt gleich darunter leidet und man keine glaubwürdigen Contender auf World Titles mehr hat und so. Das finde ich scheiße. Du willst eigentlich im übertragenen Sinne eine Lightweight Division der UFC, möchtest du als komplett WWE haben. Dass du wirklich 10 Typen hast, die alle sich skillmäßig nicht viel nehmen. So. Und das haben sie ja. Sie haben ja gute Worker. Die musst du jetzt halt nur richtig ins richtige Licht rücken, sage ich jetzt mal. Sie haben junge Leute, sehr talentierte junge Leute. Nur jetzt wieder nur auf einen zu setzen, macht für mich keinen Sinn. Dann machst du genau das gleiche wie jetzt mit Cena. Jetzt dass du dich abhängig machst von einem? Ja, und man kann natürlich jetzt sagen, das hat ja mit Cena super funktioniert, der hat die WWE mehr oder weniger komplett alleine getragen in den letzten Jahren. Mit Sicherheit gab es dann immer mal wieder Ausnahmen, CM Punk ja, etc. pp. Aber im Großen und Ganzen ist es immer John Cena. Aber man hat vielleicht dann auch einen Ticken noch Glück gehabt, dass Cena so ist, wie er eben dann auch jetzt ist. Also sprich, dieser Company Guy und nicht irgendwann mal sagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil die Gefahr besteht natürlich auch bei Roman Reigns. Also, dass der dann irgendwann sagt, ich möchte jetzt auch nach Hollywood oder weiß der Teufel. Also ich finde, man sollte versuchen, wenn man da was verändern will an der Spitze, sollte man eher versuchen, das so ein bisschen breiter zu fächern und nicht nur wieder sich einen heraussuchen, den als unbesiegbar darstellen und dann für Jahre immer wieder im Endeffekt dieselbe Fehde durchspielen. Das ist doch genau der Grund, warum wir ja so gelangweilt sind. Die WWE hätte bestimmt auch lieber einen breiter, qualitativ aufgestellten Kader. Aber sie haben doch die Talente. Es ist ja nicht so, dass da die Leute, die da sind, dass die scheiße sind. Die sind doch gut. Also die haben doch wirklich gute Leute in ihrem Roster. Das ist doch nicht das Problem. Das Talent ist doch vorhanden. Darüber braucht man doch gar nicht zu reden. Nur wie man die Leute darstellt und in Szene setzt, da liegt doch der Hase im Pfeffer. Das ist doch der Hase im Pfeffer? Ja, das ist doch das Problem. Was mich so nervt, wenn ich WWE gucke, dass es immer wieder dieselben Fäden sind, die John Cena bestreitet, und es dreht sich auch immer nur um diese Fäden. Und alles andere ist so mehr oder weniger halt, um diese 3 Stunden voll zu bekommen, beim Pay-Per-View oder beim SummerSlam oder weiß der Teufel. Es ist halt völlig egal. Es ist halt scheißegal, ob Seth Rollins gegen Dean Ambrose kämpft oder Dean Ambrose gegen Randy Orton. Alles scheißegal. Ja. Und das ist doch scheiße. Eigentlich möchtest du doch sowas wie Seth Rollins gegen Dean Ambrose. Sowas möchtest du doch kontinuierlich haben auf deinen Cards. Dass du immer wieder Fäden hast mit Leuten, ja, darauf hast du dann Bock und die Fäden sind gut, die Matches sind gut und sie haben die Leute dafür, da bin ich mir sicher. Sie haben auch scheiß Leute, aber die gab's früher auch, die gab's auch zur groß bejubelten Attitude-Zeit, aber ich finde dieses, ich setze nur auf einen Typen und pushe den bis zum geht nicht mehr und lass alles, was an Talent sonst noch rumläuft, an den zerschellen, das finde ich völlig bescheuert. Es geht mir tierisch auf die Nüsse. Aber wahrscheinlich wird es so weiterlaufen. Hat ja gut funktioniert. Wahrscheinlich wird es so weiterlaufen. Hat bisher ja ganz gut funktioniert, genau. Man muss es leider so sagen. So, pass auf, jetzt gab es Hörerfragen. Ihr könnt uns natürlich Hörerfragen schicken. Wenn ihr Fragen habt, schickt die einfach an mail@mmaradio.de oder via Twitter @mmaradio.de oder Facebook, facebook.com/mmaradio.de oder ihr schreibt sie einfach bei Moonsault hin, und zwar in unserem Thread auf Wrestling in den Medien oder als Kommentar auf mmaradio.de. Und El Shatni hat geschrieben, wie würde aktuell eure WrestleMania 31 Card aussehen? Und er konkretisiert das Ganze noch ein bisschen. Also was glaubt ihr, was kommt da auf uns zu? Ja, also wir müssen jetzt, denke ich mal, nicht die ganze Card hier zusammenstellen. Aber mal so diese großen Matches. Darüber können wir ja mal sprechen. Sprich, was glaubst du, was wird das Titelmatch sein bei WrestleMania? Das Main Event? Ja, nicht unbedingt das Main Event. Oder wenn du der Meinung bist, dass es Main Event ist. Ich sag mal das Titelmatch. Also, wer wird um den WWE World Heavyweight Championship kämpfen? Frage, kurze Gegenfrage. Glaubst du, Lesnar wird bis dahin noch Champion sein? Das kommt mir extrem lang vor, die Zeit. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Sag mal so. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass bis dahin entweder John Cena Champion ist oder John Cena. Also ich gehe fest davon aus, dass John Cena im Titelmatch steht bei WrestleMania. Weil, ich sag dir auch warum, weil er jetzt 3 Jahre in Folge nicht im, halt, stimmt doch gar nicht, in New York. Das habe ich schon völlig ausgeblendet. Das war ja ein Titelmatch gegen The Rock. Habe ich ja völlig ausgeblendet. Okay, dann ist, aber ich glaube, dass John Cena im Titelmatch stehen wird gegen, und ich weiß nicht warum, aber ich denke irgendwie Roman Reigns. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Cena Reigns? Da denke ich so dran, ja. Wenn ich jetzt so über die Frage nachdenke, würde ich sagen Cena gegen Reigns und man versucht krampfhaft Lesnar Rock. Versucht man krampfhaft zu machen, genau. Oder Batista, also, dass der doch noch zurückkommt dann nächstes Jahr. Keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber man muss es ja mit einkalkulieren, weil es ist zumindestens, wird darüber diskutiert. Also vielleicht spielt Batista noch irgendeine Rolle dann, weiß ich nicht, gegen Lesnar oder gegen Triple H. Ich habe jetzt gelesen, dass er gerne gegen Triple H so ein Retirement-Match bestreiten würde, Batista. Aber ich denke, die werden alles dafür tun, auf Rock gegen Lesnar irgendwie. Also, ja. Aus zwei Gründen. Also grundsätzlich, die Paarung hätte ich nicht so Bock drauf. Was jetzt? Rock Lesnar. Ja. Zum anderen glaube ich, weil ohne Frage, Lesnar ist der stiff-workendste Typ in der WWE. Immer noch, finde ich. Und dass man da auch wirklich sagt, dass der Rock nicht da jetzt unbedingt noch bei kaputt geht. Man hatte das Theater ja bei WrestleMania in New Jersey. Was war das? 29. Ja, aber das hat ja auch bewiesen, dass du, wenn du halt, wenn du wirklich wresteln möchtest, dann ist das halt einfach immer möglich, dass du dich da verletzt. Also das würde ich jetzt nicht nur an Lesnar festmachen. Ich meine, The Rock hat sich so schwer verletzt gegen John Cena. Und John Cena hat sich jetzt nicht schwer verletzt gegen Brock Lesnar. Also, nein, ich weiß natürlich, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber die Chance ist ja viel größer, dass du gegen Lesnar dich verletzt, ne? Das glaube ich nicht. Nicht? Ich glaube nicht, dass die Chance größer ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie so einen Track-Record hat in den letzten Jahren, dass er ständig Leute verletzt. Ja, stimmt, das ist ja Alistair Overeem. Das ist Alistair Overeem. Aber weißt du, wie ich meine? Also, der hat die Matches gegen Cena hat er doch ganz okay gewirkt. Gab's, ja. Also, was man so mitbekommen hat, nix. Gegen Triple H gab's ja auch nichts, außer einen gebrochenen Arm. Gut, den Undertaker, der ich meine, da könnte wahrscheinlich ich irgendwie 6 Runden im Kreis laufen und da wäre der auch geistig und körperlich völlig am Eimer. Im Eimer. Also für mich hätte ich mehr Bock auf Reigns Rock. Das wäre der letzte Kicker für Roman Reigns, wenn der The Rock besiegt bei der Grand Stage. Der würde durch die Decke gehen, gehe ich von aus. Davon geht zumindest, denke ich mal, dann die WWE aus, wenn sie das machen. Hat er nicht beim Sportcenter auch erwähnt, dass er gegen Reigns sich das vorstellen könnte? The Rock? Hab ich nie gesehen. Ja. Aber mal was anderes. Ja. Muss ich dir kurz mal eine Frage stellen. Ist eigentlich The Rock, ist es eigentlich schon sicher, dass der bei WrestleMania ein Match bestreiten wird? Oder sind das nur Gerüchte oder Vermutungen? Nur Gerüchte, aber The Rock hat im Sportcenter gesagt, dass er noch mal eins machen würde. Würde. Okay, dann glaube ich, dass The Rock bei WrestleMania kein Match bestreitet. Ja, glaube ich nicht. Okay. Also ich glaube, also bei 31, also wir werden ihn hundertprozentig noch einmal sehen. Ja, das kann schon sein, aber ich glaube nicht, dass der bei WrestleMania 31 ein wenn mir jetzt einer Match auch im Chat hat. Der Chat, ich erhebe den Finger, den Zeigefinger, wenn mir jetzt irgendeiner Person XY gegen Stone Cold hier vorschlägt, da raste ich aus. Ich lese gerade Sting gegen den Undertaker. Hoffe ich, dass es natürlich ein Pre-Show-Match ist, weil ich mag ja Sting und den Undertaker nicht. Also das wäre für mich die Hölle. Aber das wäre auch nicht der Main-Event. Also Sting hat ja bei diesem Roster-Reveal vom SummerSlam gesagt, dass er sich ja noch mal was im Ring vorstellen könnte. Hat er ja gesagt. Hast du ja auch gesehen, ne? Ja. Und dass der bei WrestleMania antritt, das kann ich mir auch gut vorstellen. Sehen will ich es aber auch nicht. Ja, das ist halt, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das ist mir halt egal. Also ja, aber grundsätzlich, also Sting gegen Taker. Ja, es ist mir, das ich mag schon. Die beiden halt nicht. Das ist halt. Ja, aber bei denen ist, also ich würde mich auf die Paarung freuen, aber nur, ich möchte nur die Entrances von beiden sehen und dann möchte ich umschalten. Na gut, das kriegst du hin. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, so die Entrances von beiden werden bestimmt großartig. Wo ist denn das? Im Silicon Valley jetzt, ne? Irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Ja, also das wäre schon ganz geil. Also Entrance-mäßig, aber Sting ist eine Katastrophe, möchte ich nicht mehr sehen im Ring. Und dieses Vorgetease von Sting, das passt so überhaupt nicht zu ihm. So der erscheint, bumm, irgendwie auf irgendeinem Hallendach oder so, auf irgendeinem Skywalk oder so an irgendeiner Halle und dann ist er da. Aber jetzt, wie das jetzt schon gemacht wurde, dass er in dem Spiel ist und so, das können sie ja gerne machen, mir egal. Aber da ist der bei diesen ganzen Panels von dem Spiel und so, der ist jetzt halt schon da und ist mir jetzt schon egal. Ja, so. Warte mal, aber also wenn sie irgendwas mit Sting machen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es interessant wird so, aber es interessiert mich halt nicht. Also weißt du, wie ich meine? Also ich glaube schon, dass das dann für viel Aufsehen sorgen wird, dass er jetzt endlich sein WWE-Match bekommt und so. Und wenn es dann gegen den Undertaker ist, sowieso. Aber für mich ist es halt, leck mich. Man darf natürlich Daniel Bryan auch nicht vergessen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Ah, okay, ja. Also das könnte natürlich auch sein, dass der nochmal im Titelmatch da irgendwie eine Rolle spielt. Aber so, wenn ich mich auf ein Main Event festlegen muss, wenn, also müsste, dann wäre es, glaube ich, also wenn The Rock nicht kämpft, könnte ich mir auch vorstellen, dass Brock Lesnar den Titel behält und es dann, ich sag Cena gegen Reigns, so. WrestleMania 31 ist in Santa Clara in Kalifornien. Ah, siehste. Ja, na, das ist der Chat. Das ist der unfassbar großartigste Chat der Welt. Der Welt. RKO No hat geschrieben, macht ja auch wieder News und Pre-Shows vor Pay-Per-Views. Also News kann ich schon mal beantworten. Nein, ist natürlich erst, man muss es anders sagen, es ist nicht geplant. Ich kann natürlich nicht sagen, was in einem halben Jahr ist, aber ich möchte keine News machen, weil es zu aufwendig ist. Und diese Pre-Shows vor Pay-Per-Views sind auch nicht geplant, aber auch da abwarten und Tee trinken. Also abwarten und Tee trinken. Ja. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, worüber will man aktuell eine News-Ausgabe machen? Es passiert wirklich extrem wenig in der Wrestling-Welt. Ja, also es ist das. Jetzt wurde da wieder einer verpflichtet. Ich muss den Namen selbst nochmal lesen. Der heißt Willie Mack. Den kenne ich nicht. Ja gut, das ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das wirklich so, dass die WWE damit ihr Development Center halt aufstocken will mit guten Wrestlern. Mhm. Zum einen ist es natürlich gut für noch bessere Wrestler, um mit eben nicht ganz so guten, aber immer noch sehr guten Wrestlern zusammenarbeiten zu können und ihre Skills zu verbessern und wirklich immer, ja, dass ein gewisser Level immer gehalten wird, der sehr, sehr hoch ist. Oder ein gewisses Level gehalten wird, das sehr, sehr hoch ist. Deswegen machen solche Verpflichtungen schon Sinn für mich, dass man so Leute holt. Ich glaube nicht, dass das jetzt der nächste Shit wird im Wrestling-Business, der Typ. Aber der soll ja wohl ganz gut sein. Und das kann nicht schaden, so jemanden dann mit deinen Talents arbeiten zu lassen. Also das, ja, ich, grundsätzlich glaube ich aber auch, dass da einiges relativ Heißes im Development Bereich der WWE am Start ist. Und sie geben sich da ja auch Mühe und dieses Performance Center haben sie nicht ohne Grund dahingestellt. Da wird einiges hinterherkommen. Aber das bisher Problem, alles Leichtgewichte. Ja, das Problem, glaube ich, halt bei diesem Performance Center, dass ich bin gespannt, ob sich da noch eigene Typen entwickeln oder ob das dann alles ähnlich wie bei den Announcern oder bei den Interviewern, ob das dann immer dieselben Typen sind. Dieser eine neue Typ da bei SmackDown oder so, der hört sich halt exakt an wie Michael Cole. Also du erkennst den Typen, wenn er spricht, erkennst du den Typen eigentlich gar nicht so als Typ, sondern es ist halt einfach nur eine Stimme. Und du willst ja eigentlich Charaktere da sitzen haben, die du erkennst, auch wenn er dann halt der Play-by-Play-Guy ist. So, dann trotzdem möchtest du ihn ja erkennen als, wie jetzt bei Michael Cole im Fall Michael Cole und den anderen, der wirkt halt so vorgefertigt. Also das ist... Bin ich mal gespannt, wie sich das dann entwickelt auf lange Sicht, wenn du dann die ganzen Jungs immer durch dieselbe Tretmühle laufen lässt, ob das dann nicht irgendwann eher negativ dann für uns Fans wird. Müssen wir mal abwarten. Kann ich überhaupt nicht abschätzen, aber die Gefahr besteht aus meiner Sicht. Ja, aber nichtsdestotrotz, man muss uns da wirklich nochmal abschieden sagen, da ist einiges noch am Start. Ja, ich mache mir talentmäßig keine Sorgen bei der WWE. Ich mache mir eher Sorgen darüber, wie die Leute eingesetzt werden. Ja, klar. Ich muss mal kurz Licht anmachen, Ricky. Mach's mal Licht an. Ich kann euch sagen, dass der Buttermann, der auch im Chat ist, uns eine Frage gestellt hat. Und was ist denn jetzt los hier? Da weint ein Kind. 20:10 ist oder Melly spielt BT. Man weiß es nicht. So. Ja, ich habe gerade gesagt, bei mir weint ein Kind oder Melly spielt PT. Eins von beiden. So, Buttermann hat eine Frage geschickt. Was haltet ihr eigentlich von den ständigen CM Punk-Zwischenrufen bei AJ Matches/Promos? Ja. Langsam nervt es, wie ich finde. Das wird AJ auch nicht ganz gerecht. Punk ist nun über ein halbes Jahr weg und langsam sollten die Fans das doch auch mal verstanden haben. Also ich glaube, die Fans wollen einem oder der, ja, genau, ey, da kommt noch was. The Show must go on. Beste Grüße, Buttermann. So. Ach so, beste Grüße, Buttermann. Schöner Satz auch. Ja, danke, Buttermann. Ja, ist ja auch gerade im Chat, oder? Ja, ist im Chat. Also die Fans wollen damit eigentlich, glaube ich, nur sagen, ey, wir sind so smart, Leute. Wir wissen, dass AJ und CM Punk geheiratet haben und wollen es euch nochmal so ein bisschen unter die Nase reiben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, glaube ich, ist einfach nur, um der WWE nochmal zu zeigen, alles, was hier gerade passiert, ist nicht so geil, wie wenn CM Punk mit am Start wäre. Also das ist natürlich ein kleines unter die Nase reiben, dass CM Punk schon der Shit war, definitiv. Aber man darf natürlich nicht vergessen, wie wir es schon mal besprochen haben, wir beiden, dass CM Punk euch alle, und damit meine ich, ich stehe jetzt gerade im WWE-Ring und drehe mich und zeige auf alle 20.000 WWE-Fans, die gerade in der Halle sind, euch hängen lassen hat. Weißt du, was ich meine? Er hat sich verpisst und hat euch alle hängen lassen. Und den würde ich jetzt nicht mehr unbedingt nochmal irgendwie jetzt herbeten. Wenn er kommt, mag ich aus, ohne Frage. Aber er hat die Fans hängen lassen, ohne Frage. Und dazu kommt ja noch diese kleine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, mit diesem Typen, der bei der E3 oder was war das, bei der PAX East oder so, ich weiß es nicht mehr, ein Interview mit ihm führen wollte und ihn von hinten angepackt hat und CM Punk daraufhin, weiß ich nicht. Ja, das sind ja diese bekannten CM Punk Allüren, ja, die er einfach hat. Auf die habe ich auch keinen Bock, aber zu den Chants an sich, also im Endeffekt genau das, was du sagst, ja, und mich stören sie aber auch, kann ich nur so sagen, ich denke mir halt auch so, ja, mein Gott, ist gut jetzt, also ich denke es mir halt auch irgendwie so, aber ja, es ist halt jetzt das Ding irgendwie, dass man halt bei AJ CM Punk chantet, ja, ja. Ich stören ist vielleicht auch zu viel gesagt, ich denke mal, das ist affig. Ich denke mal, ja, mein Gott, was soll das jetzt hier? Und wenn ihr der WWE zeigen wollt, dass sie scheiße sind, weil sie CM Punk irgendwie vergrault haben, ja, dann geht halt nicht hin. Geht einfach nicht hin. So kannst du es am besten zeigen. Wenn ab dem Moment, an dem CM Punk nicht mehr für die WWE antritt, wenn ab da die ganzen Zuschauerzahlen runtergehen, die Ratings runtergehen und keiner mehr Merchandise kauft, dann habt ihr der WWE ganz klar gemacht, was euer Problem ist. Aber so, die Hallen sind, weiß ich nicht, voll, aber zumindestens die ersten Reihen und ja, scheint doch noch zu laufen. Gut genug zu laufen, muss man sagen. Genug zu laufen, ja. Ja, Frage, also mich nerven die Chants aber auch irgendwie. Ja, inzwischen schon. Am Anfang fand ich das natürlich cool, ne, dass die Fans so rebellisch sind. Und kannst du dich noch daran erinnern, wann war denn das? Diese Raw-Ausgabe, die erste Raw-Ausgabe oder was das war, in Chicago, wo alle gedacht haben, oh, jetzt wurde ja auch irgendwie, wurden Twitter-Accounts kreiert und so, die extra das nur organisiert haben, dass die Fans da komplett mad gehen und so. Und man hat ja gedacht, oder das Gerücht kam ja auf, dass alle zum Start von Raw sich mit dem Rücken zum Ring stellen und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wäre ein cooles Zeichen oder so. Aber ist ja alles nicht passiert. Im Gegenteil, die WWE hat ja dann am Anfang sogar das CM Punk-Theme gespielt und hat dann Paul Heyman rauskommen lassen und hat dem so ein bisschen so den Wind aus den Segeln genommen. Also ja, ich glaube, das wird jetzt auch so ein bisschen abebben. So diese leichte Revolte der Fans, dass man CM Punk doch gerne wieder haben wollen würde, das wollen wir alle, aber ich glaube niemals, dass es passieren wird. Er hat ja auch, war das mit Ariel Helwani gesagt, dass er seine Wrestling Boots an den Nagel gehangen hat, ein für alle Mal. Und ja, ja, auf jeden Fall, ich glaube, es war mit Helwani. Aber nee, den werden wir, glaube ich, nicht mehr wiedersehen, aber die Chance. Inzwischen stören sie mich ein bisschen, weil sie so halbherzig sind. Würde ich übrigens nicht sagen, dass wir ihn nicht mehr wiedersehen. Nicht so schnell, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann wieder da. Ich glaube, der hat so viel auch schon, ich sage nur Summer of Punk und so, da hat er auch so viel aus Eigeninitiative gemacht, Positives für sich, dass der jetzt, glaube ich, auch wenn er das einmal gesagt hat, auch dabei bleibt. Ich glaube, den werden wir nicht mehr wiedersehen. Bret Hart, Paul Heyman. Und Paul Heyman hat bei Ariel Helwani was ganz Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, aktuell gibt es da kein Zusammenkommen zwischen beiden Seiten. Mhm. Sowohl die WWE als auch CM Punk nicht. Bruno aber, hat's ja auch. Ja. Aber was in 5, 6 Jahren oder noch länger der Fall ist, will ich ja nicht mehr sehen. Das kann man halt noch nicht absehen. Und deswegen kann ich jetzt, ja, und wenn du sagst, den will ich da nicht mehr sehen, also kannst du auch nicht wissen. Also ja, das ist halt einfach so, also, abwarten einfach. Ich bin nur ein eingeschnapptes Kind, lass mich doch. Ja, das ist genau, du bist halt so ein Hipster-Kind. Mit deinem Sammartino iPad. Ist ja auch wieder gekommen und so. Ja, natürlich soll man niemals nie sagen, aber dem nehme ich das ein bisschen ab. Abwarten, dass der wirklich das durchzieht. Aber natürlich muss der man... Florian hat abwarten. Der Florian! Wie seht ihr die derzeitige Situation der WWE in Deutschland? Vor kurzem wurde in München ein WWE-Büro eröffnet. Ach echt? Ja, scheint so. Aber vielleicht meint er... Nee, das Guiding wird es nicht gewesen sein, weil die sind ja gar nicht mehr bei Sky. Wie seht ihr die TV-Präsenz der WWE in Deutschland und was denkt ihr über das Network? Ich denke, dass die WWE in Deutschland wieder Potenzial sieht. Denke nur an die zugegebenermaßen unerträglichen Kommentatoren wie Carsten Schäfer etc., die jetzt schon das zweite Mal in diesem Jahr live vor Ort kommentierten. Glaubt ihr an einen Boom wie in den 90er Jahren? Nein, das zum einen glaube ich nicht, weil das Material dafür nicht da ist und weil die Ausrichtung auch zu sehr auf poppig und bunt ist. Aber ich bin ja jetzt wieder zur WWE gekommen, ob der TV-Präsenz der WWE bei ProSieben Max. Gucken meine Kollegen das zum Beispiel, oder einer zumindest von denen, der guckt das ganz herkömmlich im deutschen Fernsehen. Der guckt das auf Tele5, zumindest nimmt er sich das dann auf. Und die TV-Präsenz der WWE ist größer denn je. Ich habe sogar mal auf irgendeinem Sender einen Trailer zum SummerSlam gesehen. Okay. Maxdome hat dann irgendwie einen Trailer im Fernsehen normal gebracht. Hier, SummerSlam am Sonntag, könnt ihr buchen bei maxdome.de. So, das, die TV-Präsenz der WWE ist so groß wie lange nicht. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht irgendwie nachvollziehen, weil ich hab halt kein normales Fernsehen. Also deswegen kann ich es nicht sagen. Aber gefühlt, für mich spielt die WWE in Deutschland gar keine Rolle. Sowohl im Fernsehen, also das, was ich sonst so mitbekomme, als auch, ja, wie soll man sagen, in der Gesellschaft. Also da ist WWE kein Thema. Nein. Absolut nicht. Und ich den kann Kids mir vielleicht, aber da treiben wir uns ja nicht rum. Genau, und das Ding, ob die WWE jetzt hier in Deutschland wieder Potenzial sieht, ich glaube, eigentlich muss jedes Unternehmen in Deutschland Potenzial sehen, weil halt hier Kohle ist. Also das glaube ich auch, dass sie das sehen, aber ich brauche da noch ein bisschen Zeit. Ich muss die WWE jetzt erstmal ein paar Monate noch verfolgen, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die hier Potenzial sehen. Und das mit dem Network ist natürlich so eine Sache. Also ich hätte das Network sehr gerne in Deutschland, aber so wie es aussieht, hindern uns ja die TV-Verträge daran, dass wir das Network hier bekommen. Das ist jedenfalls. Und die scheinen ja frisch ausgehandelt zu sein, die TV. Ja, das ist aber der einzige logische Grund, warum wir kein Network haben. Ja. So. Also wenn das. Naja, jetzt kommt so ein zweischneidiges Schwert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, scheiß drauf, ich will aber das Network, dann führt das aber dazu, dass neue Leute eher, ja, also wenn, sage ich jetzt mal, so wäre, dass man nur noch das Network hier hat und nicht mehr bei Maxdome oder bei ProSieben Fun oder wie das heißt, da irgendwelche Sendungen gucken kann, dann hast du natürlich das Problem, dass du keine neuen Zuschauer, ja, an das Produkt heranführen kannst. Und dann kann es natürlich auch keinen Boom geben. Also, weißt du, wie ich meine? Also, wenn du möchtest, dass das Ganze hier durch die Decke geht, dann musst du eigentlich im Free-TV irgendwie eine Präsenz haben. Ja. Deswegen. Die haben sie. Ich komme so ganz, ganz gut ohne Network aus. Ich hätte es aber gerne. Aber ich finde, man kann in Deutschland durch Maxdome jetzt eigentlich, kann man alles gucken, was man möchte, und das ist okay. Aber dass da jetzt ein Boom draus entsteht, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee, einen Boom kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber nochmal für mich, das Network wird auch abonniert, wenn es auf meinem Apple TV erscheint, das Icon. Dann werde ich es sofort abonnieren. Und ich habe da richtig Bock drauf, dann so nebenbei mal so ein ECW Pay-Per-View laufen zu lassen. Ja, klar. Ich Bock drauf. Das ist alles toll. Das ist gar keine Frage. Ja, muss man so sagen. Achso, der Sebastian hat geschrieben, dass Wrestling selbstverständlich nur was für Nerds ist. Ohne Frage, gehe ich komplett mit. Und er ist der Meinung, dass Wrestling und in Klammern Nerdtum und Mainstream dementsprechend nicht vereinbar ist. Wie? Jetzt verstehe ich es nicht. Wrestling? Naja, das Wrestling ist für Nerds und Nerds sind ja nicht Mainstream, obwohl. Ach so meinst du das, ja. Der Trend geht ja ein bisschen. Ja, das ist siehst du das genauso? Dass Wrestling nicht in den Mainstream kann, weil es halt einfach ein Nischen-Nerd-Produkt ist. War schon im Mainstream, ja. Also ich glaube, dass Wrestling deswegen nicht in den Mainstream kommen kann, weil es halt zu bescheuert ist alles. Guck mal, wenn du diese Raw-Ausgabe jemanden zeigst, mal ganz ehrlich, der hätte dich doch für geisteskrank. Ein scheiß Häschen verklopft da einen ausgewachsenen Wrestler. Dann diese Aktion mit den Bella-Twins. Also komm, das Produkt ist einfach nicht, das ist nicht herzeigbar auf großer Bühne. Da bin ich mir sicher. Ja, nee, richtig, bin ja, ohne Frage. Ja, gut. Diese Cheesiness und so, wie du gesagt hast, wenn Damien Sandow seinen Mantel aufreißt und sagt Action, ja. da musst du schon eine gewisse Meta-Bereitschaft für vorhanden sein bei dir, und die ist bei uns vorhanden und ich hab's auch abgefeiert, ne? Natürlich ist das nicht lustig, sondern ist einfach nur cheesy und schlecht so, aber ich hab's abgefeiert. Aber man lacht halt und man hat einen guten Moment. Ja. Darum natürlich, geht's ja. Ja klar. Darum geht's ja. Also das mit den Hörerfragen, das bitte ich weiter so zu machen, finde ich geil. Wie gesagt, ihr findet schon eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Wenn nicht, schickt einen Tweet an mmaradio.de, dann kann ich euch sagen, wo ihr das hinschicken müsst. Schickt weiter Hörerfragen, es macht viel Spaß, darüber zu sprechen. So, jetzt kommen wir zu meinem neuen Lieblingssegment hier bei 9PG, nämlich die Top 5 WWE Pound for Pound Superstars of the Week. Und da kann ich gleich schon Folgendes bekannt geben. Es gibt jetzt auf mmaradio.de/WWE-Rankings, gibt es jetzt immer Rankings up to date sozusagen. Die werden dann relativ zeitnah nach der Sendung aktualisiert. Und da könnt ihr dann immer sehen, wer overall auf welchem Platz in den Rankings steht, und dann seht ihr unten drunter eine monatliche Übersicht. Da könnt ihr dann draufklicken und seht einmal so einen Gesamtmonat, dann seht ihr, wer von uns jeweils in welcher Woche wie nominiert wurde oder wie gerankt wurde, so muss man es eigentlich sagen. Und jetzt haben wir folgende Idee, Chris. Also wir haben ja darüber mal gesprochen, ich überrasche dich jetzt damit so ein bisschen, dass wir die von uns gerankten Superstars jede Woche via Google Docs zur Abstimmung freigeben und ihr voten könnt sozusagen. Also ihr klickt dann da drauf und wenn jetzt, sage ich mal, so wie letzte Woche Lesnar, Orton, Heyman, Rollins, Reigns, Cesaro und Nikki Bella zur Wahl stehen, dann könnt ihr praktisch mit eurer Stimme da nochmal den jeweiligen Akteur ein paar Punkte zuschachern. Ich denke mal, kann man das so ungefähr nachvollziehen, was ich damit meine? Also ja. Wir nominieren mehr oder weniger so unsere Top 5 jeder und ihr könnt dann aus den Nominierten nochmal abstimmen, wen ihr so am interessantesten fandet in der laufenden Woche. Und die abgegebenen Stimmen oder Prozent, was würdest du, wir mal gucken, wie viele Leute da überhaupt abstimmen. Ja. Also, je nachdem, kriegen dann die jeweiligen Wrestler noch dazu und steigen dann praktisch jeweils im Ranking. Jetzt kommt das Coole, in Zukunft wird's Veilchen geben. Ich bin so stolz auf mich. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel der Randy Orton, wie durch ein Wunder, 60 Punkte heute macht und an Brock Lesnar vorbeizieht, dann kriegt der einen grünen Pfeil. Oh, geil. Ihr müsst heute Abend oder morgen früh müsst ihr unbedingt auf mmaradio.de/WWE-Rankings gehen. Das wird unheimlich schön werden. So. Jetzt zu den Rankings. Ich denke mal, in den nächsten Wochen werden wir da noch häufiger drüber sprechen und ich werde das dann noch ein paar Mal erklären. Und ja, ich werde das auch verlinken, wo man dann abstimmen kann. Ich hoffe, ihr macht da mit, weil ansonsten mache ich das dann wieder weg, weil wenn da irgendwie immer nur drei abstimmen, dann finde ich das ein bisschen albern. Ja, die Tür wollen wir uns auch nicht geben. Finde ich albern, ja. So, Chris, heute fängst du an. Ja, heute fange ich an und bei mir auf der Nummer 5 legiterweise The Bunny from Adam Rose. Ach du Scheiße. Aber ich hatte keinen fünften. Ich hatte keinen fünften. Ich hatte sogar 6. Gut. Echt? Ich hatte keinen fünften. Nein, bei mir ein Punkt definitiv, weil der Takedown war wirklich sauber geworkt. Das stimmt. Mal sehen, wer unter dem Bunny-Kostüm steckt. Bei mir. Ja? Wer? The Rock. The Rock. Bei mir auf Platz 5 und ein Punkt bekommt Nikki Bella! Die hat sie sich wirklich, deswegen, weil sie ja 2 Brüste hat, hat sie sich wirklich redlich verdient. So, dann Chris auf der Nummer 4. Also ich denke mal, wegen der 5, da müssen wir nicht großartig drauf eingehen, das ist alles Blödsinn. Nein, das ist totaler Blödsinn. 4. Auf der Nummer 4 ist bei mir RVD, weil er ein wirklich, wirklich gutes Match bei SmackDown gegen Seth Rollins hatte. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und es war für mich auch noch so ein leichtes Statement dafür, ey Leute, für den nächsten 90-Tage-Run bin ich definitiv mit am Start. Ich bin fit genug. Ich fand die Performance im Ring von ihm wirklich sehr gut. RVD, Platz 4. Ja, ich fand den meinst du, das ist das SmackDown-Match? Ja. Fand ich so unfassbar lahm. Also, der war mir, fand ich den langsam. Ja, ist auch. Hat mir nicht gut gefallen. Bin ich ganz ehrlich, hat mir nicht gut gefallen. Bei mir auf der 4 eine weitere Dame, Lana. Lana ist bei mir auf der 4 und bekommt 3 Punkte. Ich mag einfach Lanas Promos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sieht natürlich auch unfassbar gut aus. Ja. Hast du den Typen gesehen, als sie diese Crush-Geste gemacht hat am Apron? Der Typ, der hinter ihr stand und nur auf ihren Arsch geglotzt hat? Sehr, sehr gut nachvollziehbar. Das wäre mir genauso gegangen, glaube ich. Und ich bin so empört, dass die tatsächlich mit diesem Rusev zusammen ist. Das geht ja gar nicht. Die ist wirklich mit dem zusammen? Ja, die sind ein Paar im Real Life. Nein! Ja. Ach, das ist ja widerlich. Aber ich mag die. Ich habe echt auch, jetzt nicht nur, weil sie geil aussieht, sondern wirklich auch so, wenn sie da ihre Promos hält, mag ich. Finde ich gut. Ich kann dir wirklich ihren Instagram oder ich kann den Hörern ihren Instagram-Account nur wärmstens ans Herz legen. Nur wärmstens ans Herz legen. Ganz toll. Super. Ganz toll. So, deine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist Randy Orton. Oh, wie hat er das denn geschafft? Er hatte keinen Moment, wo man sagt, da konnte er großartig, oder er hatte kein Segment, welches auf ihn zugeschnitten ist, so muss man das nochmal sagen, aber im Main Event von Raw fand ich ihn den besten Worker. Ich fand ihn wirklich extremst gut. Ich fand diesen Backdrop und oder diesen Backbreaker gegen Reigns vom Top Rope oder was das da war, fand ich gut. Er war ein bisschen innovativ, hat auch so eine oder andere geile Reaktion gegen Y2J gezeigt und so. Hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Orton Platz 3, weil er einfach ein unfassbar geiler Typ ist. Ja, kann man nicht viel dazu sagen. Bei mir auf Platz 3 Paul Heyman. Und ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, warum. Ich fand einfach, weil die Promo von ihm an sich überhaupt, da war nichts. Also was sollte mir diese Promo jetzt sagen? Es war halt einfach Gelaber, aber trotzdem geil. Wenn Paul Heyman irgendwo ist, mag ich's, finde ich's gut und freue ich mich auch jedes Mal. Und es war notgedrungen, dass ich ihn nominiert habe, weil ich fand die anderen alle noch viel schlimmer. Also die anderen Typen, die da sonst noch so rumgesprungen sind bei dieser Raw-Ausgabe und auch bei den anderen Shows jetzt, die haben sich für mich auch da keine Punkte verdient. Also dann habe ich gedacht, nö, dann kriegt Paul Heyman hier auch noch für zurückliegende, sehr gute Leistungen nochmal so ein kleines Bussi von mir aufs Bauchi. Ja, schön. Bei mir auf Platz 2. Jetzt wird's richtig heiß. Also ich bin mir bei meinem Platz 1 und Platz 2, die sind bei mir irgendwie auf einem Level. Nicht, weil sie so unfassbar herausragend waren. Diese ganze Top 5, die ist wirklich eher so mäßig. Bei mir auf Platz 2 ist The Miz. The Miz. Haben wir genug schon drüber gesprochen. Er verbessert sich, er hat anscheinend sein Gimmick gefunden. Fand ich gut, auch bei SmackDown, hat mir gut gefallen. Überraschende 15 Punkte für The Miz. Hat er sich aber verdient, redlich. Das kann man nicht anders sagen. The Miz, also wer hätte sich das träumen lassen, dass The Miz bei uns mal auf Platz 2 bei diesem Ranking landen wird. Kein Mensch. Ja, damit konnte man nicht rechnen. Stardust ist bei mir auf der 2 und bekommt 15 Punkte. Ja, ich mag Cody Rhodes wirklich sehr. Und letzte Woche hätte ich ihn beinahe auf die 5 gewählt und habe mir dann so gedacht, warte ich mal ab. Aber ich finde Cody Rhodes oder Stardust, wie auch immer, finde ich richtig geil. Und ich freue mich jedes Mal, wenn Goldust und Stardust ein Match bestreiten. Und ich freue mich tierisch auf die Fehde gegen die Usos. Also ich hoffe, dass das eine richtig schöne Fehde wird und nicht nur so ein kurzes Ding, sondern richtig schöne Fehde, aber wahrscheinlich wird's nur so ein kurzes Ding. Aber auch heute wieder bei Main Event. Ja. Was denn? Ja, die Leute finden es nicht, also um's kurz zu sagen, sie finden es ganz schön scheiße, dass ich The Miz auf Platz 2 gepackt habe. Ja, lass dich doch nicht von den Leuten. Ich lass mich nicht beeinflussen, aber ich lese gerade, dass ist unter anderem es nicht so cool ist, ja. Also wir sprechen uns ja bei den Ranking nicht ab, sag ich mal so. Nee. So Chris, wer ist bei dir auf der 1? Ja, Mark Henry. Ja, da kann man immer, also kann man mitgehen. Mark Henry kann man immer nehmen, weil der einfach immer so eine gewisse Männlichkeit in die Shows bringt. Ich fand das Backstage-Segment zwischen ihm und Big Show fand ich wirklich sehr unterhaltsam, war ein bisschen kurz, aber ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Seine Performance im Ring bei dem Tag-Team-Match, wo sie damit irgendwie 1,8 Trilliarden Tonnen das beworben haben, Männerfleisch, welches im Ring steht, was sie das beworben haben, da fand ich ihn wirklich sehr, sehr gut. Er wirkt für mich auch ein bisschen... Hat er abgenommen ein bisschen? Ein bisschen. Oh, sieht vielleicht wegen den Haaren so aus, keine Ahnung. Genau, weil die Haare ab sind. Ja, also nee, das fand ich wirklich gut. Mark Henry für mich eine sehr positive Erscheinung bei dieser Raw-Ausgabe und 30 Punkte eingecashed. Absolut. Und bei mir auf der 1, The Miz mit 30 Punkten. Chat, ich will's lesen. The Miz war für mich, also man muss dazu sagen, ich habe SmackDown geguckt und The Miz war der Erste, der es auf meine Liste geschafft hat. Nicht auf 1, sondern... einfach mal auf die Liste, so muss man sich mal im Hinterkopf behalten. Dann habe ich Raw geguckt und fand The Miz wieder unterhaltsam und habe wieder Spaß gehabt mit seinem Segment. Und normal ist es dann so, dann schreibe ich mir den nächsten auf und dann fliegt The Miz irgendwie auf Platz 2. Dann kommt der nächste hinzu und The Miz kommt auf Platz 3. Dann habe ich wieder ein Segment, wo ich irgendjemanden besser finde und The Miz kommt auf Platz 4 und irgendwann ist er auf Platz 23 und nicht mehr relevant. Diese Woche war es aber wirklich so, dass ich keinen unterhaltsamer fand. Insgesamt, also ich rede jetzt hier nicht von Wrestling-Skills oder sonst irgendwas. Mir geht's ja nur ums blanke Entertainment. Nur darum geht's. Meine Unterhaltung steht hier im Vordergrund. Und da hat mich The Miz in dieser Wrestling-Woche im Verhältnis zu den anderen Schwachmaten gut unterhalten. Ja, und was hat dich davon abgehalten, sein Stunt-Double zu wählen in die Top 5? Er war auf 6. Er war auf 6, okay. Er war auf 6. Ich habe auch so eine Konsens-6, komischerweise habe ich auch, da ist Paul Heyman dabei. Ja, das ist aber ungerecht. Warum? Nein, sage ich nur so. Also. Das Interessante ist, dass The Miz damit auf Platz 2 ist in unserem Ranking. vor Mark Henry, Randy Orton, Paul Heyman, Stardust, Seth Rollins und dann kommen ein paar Verrückte. Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena, leer ausgegangen. Ja, zu Recht. Zurecht. Also, ich bin gespannt, ob The Miz mich weiterhin unterhalten kann. Ich merke schon, der Chat ist wirklich empört. Enttäuscht, möchte ich fast schon sagen. Enttäuscht, ja. Aufgrund 45 Punkte für The Miz. Aber ich kann es so sagen, ich finde den Typen aktuell extrem unterhaltsam. Ja. Mal gucken, ob es bleibt. Ich finde, das nächste Mal könnten wir das auch ein bisschen mehr in den Chat einarbeiten, dass die mal so in einem Einzeiler ihre Top 5 aufschreiben. Weil das würde mich stark interessieren, wer denn wirklich auf wen abfährt. Und vor allem könnt ihr auch dann demnächst, wenn ich dieses Google Docs Dokument da fertig habe, könnt ihr ja selber dann eure Punkte da verteilen unter The Miz, Stardust, Paul Heyman, Lana, Nikki Bella, Mark Henry, Randy Orton, Rob Van Dam und nicht zu vergessen The Bunny. Ja. Also, da könnt ihr euch dann nochmal austoben und ich hoffe, ihr macht das auch. Gut, das war's, würde ich fast schon behaupten. Und es hat wieder großen Spaß gemacht. Chris, nächste Woche hoffe ich, dass du wieder Zeit findest für eine kleine Ausgabe. Ich denke auch, und da gibt's ja wieder eine Top 5. Genau, also ich hatte eigentlich schon für diese Woche mit einer Top 5 gerechnet, dann haben wir aber uns darauf geeinigt, dass wir nicht bei jeder Ausgabe eine Top 5 machen. Hast du eine Top 5 im Kopf oder soll ich schon mal die Top 5 hier droppen, die ich eigentlich vorgesehen hatte? Drop mal ruhig eine Top 5. Top 5 WCW-Wrestler. Oh! Ja, okay. Ja, man muss gleich die großen Geschütze aufhaben, man weiß ja nie, wie lange es Non-PG gibt. Nee, Top 5 WCW-Wrestler nächste Woche und natürlich der ganze andere Schwachsinn. Danke fürs Zuhören und tschüss. Ich bedanke mich auch. Bis dann. Tschüss. Listen to Non-PG, you're a good motherfucker.